Aus Anlass des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fanden im Zeitraum vom 1. bis zum 3. Juni in der angolanischen Volksbefreiungsbewegung, der Arbeiterpartei Ungarns und der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Vortrag und Filmvorführung statt. Daran waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, dank der klugen Führung des Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il sei im Juni 2000 in Pyongyang zum ersten Mal in der Geschichte der Spaltung Koreas das Nord-Süd-Gipfeltreffen zustande gekommen. Dabei sei die historische gemeinsame Erklärung vom 15. Juni für die selbstständige Lösung der Vereinigungsfrage des Landes mit vereinter Kraft der koreanischen Nation angenommen worden. Sie unterstützen den Kampf des koreanischen Volkes für die Vereinigung des Landes voll und ganz.